Das waren die Nachrichten des Deutschlandfunks. Sie hören jetzt wieder das Programm von Radio Weser TV. Radio Weser TV. Anders hören, anders sehen. Mensch. Człowiek. Humanidad. Człowiek. Mlad. Insan. Mrow. Людина. Чоловік. Чоловік. Інсон. Генте. Вогу. Адамван. Млед. Ашемент. Чоловік. Антропос. Мров. Чоловік. Ян. Гуманідан. Адам. Генте. Mensch. No. Человек. Боро. Людина. Ні, рід чоловік. Чоловік. Інсан. Кульбушайка. Адамлар. Ашемент. Гарабі. Адам. Саві. Інсан. Мануш. Уому. Чоловік. Млед. Бенд. Саві. Ашемент. Адам. Ісан. Чоловік. Інсан. Чоловік. Ору. Но. Чоловік. Менш. Anthropos, Человек, Insan. Insan Radio Huchting, das ist das, was Sie, was ihr hier hört. Und Insan steht für Mensch in ganz vielen Sprachen. Şükrü Senkal, unser Studiogast heute. Insan, ist das auch auf Türkisch das Wort? Ja, Insan ist das türkische Wort für Mensch. Und ein Mensch, ganz klar aus Huchting, den wir eingeladen haben, weil türkische Ursprünge, türkische Herkunftskultur, türkische Eltern hat und weil er die Arbeit von Kulturladen, von der Medienwerkstatt mitbekommen hat und eben bei dem Thema Ankommen in Huchting einst und jetzt eben auch beteiligt war, auch was zu sagen hatte. Und er ist eben auch der kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft und ist Abgeordneter in der Bremischen Bürgerschaft. Und da haben wir einfach Glück, dass jemand aus Huchting Bürgerschaftsabgeordneter ist und außerdem noch für Kultur zuständig ist. Ja, vielen Dank. Also ich bin auch sehr gerne hier heute und wünsche uns eine gute Sendung und ich hoffe, den Zuhörern da draußen gefällt es. Ja. Du hast eine ganze Menge mitgebracht, nämlich Musik, die was mit deiner Herkunftskultur zu tun hat, die in türkischer Sprache ist. Dann Musik, die mit deinem Land zu tun hat, in dem du lebst, in dem du auch die Staatsbürgerschaft hast. Die singen natürlich auf Englisch. Das ist die Gruppe Superfoss. Die sind gerade, hattest du erzählt, ja, auch auf Tournee. Die sind gerade auf Tournee, die touren jetzt gerade in Halle rum und können es leider nicht hören, aber es gibt die Sendung ja als Podcast und da denke ich, dass sie das bestimmt nachholen werden. Ja, man kann die Sendung, aber ich meine, die Menschen, die Sendung als Podcast hören, die haben sich reingeklickt unter www.kulturladen-huchting.de. Sinene, eski sevgili, eski günler. Hayata baksana, takmıyor kimseyi, hiçbir şey diriltmez, artık geçmişi. Yar edin yine de. Yardır sine de eski sevgili ne yapsan kolay unutulmaz ağlama geçmiş. yaşadık bitti. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Yaktım gemilerimi, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balo, bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Yapsan kolay unutulmaz. Ağlama geçmişe, yaşadık bitti. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Ja, ganz unverkennbar, aus welcher Richtung diese Musik kommt. Ganz klar Türkei. Die Gruppe, hat Şükrü Senkal gerade verraten, ist aus Istanbul. Ist seine CD, die er mitgebracht hat. Unser Studiogast ist bei uns im Kulturladen, besser gesagt im Roland Center, schon mal unser Gast gewesen in einem offizielleren Zusammenhang, nämlich zu einem der Tage der Ausstellung, die im Roland Center war, Ankommen in Huchting einst und jetzt, so hieß die Ausstellung im April. Und da war Şükrü Senkal als einer der politisch aktiven Menschen hier aus dem Stadtteil auf dem Podium zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden, Carsten ganz Sieling. Genau, Carsten Sieling, der war auch eingeladen. Carsten Sieling war eingeladen, weil seine Herkünfte, also seine Herkunftsfamilie in Schlesien, im ehemaligen Schlesien zu verorten war. Er hat sozusagen schlesische Familie. Şükrü war eingeladen, weil seine Eltern eben türkischer Herkunft sind. Und wir haben da mit noch einer ganz alten Dame aus dem Sudetenland auf dem Podium gesessen und noch mit jemandem aus Afghanistan, die auch hier in der ersten Sendung in St. Huchting Radio Gast war, und haben uns eben über das Ankommen hier in Huchting unterhalten. Wie ist das unterschiedliche Ankommen? Wie ist das Ankommen vor 60 Jahren gewesen für Menschen aus dem Sudetenland, aus dem früheren Ostpreußen, aus Pommern, aus dem früheren Schlesien? Und wie ist es für Menschen, die vielleicht vor 4 Jahren aus Afghanistan, aus Kabul hier angekommen sind, so wie das bei Shakila Rahim der Fall war? Und von Şükrü Senkal haben wir ein Elfchen vorgelesen bekommen, zunächst auf Türkisch und dann auf Deutsch. Und da hören wir mal rein, wie das da im Roland Center auf dem Podium im April geklungen hat. Ich habe leider 2 Worte nicht übersetzen können. Einmal ein Artikel, das, und einmal prägt. Ich fange erstmal mit der Türkisch an, da sind 2 Lücken drin, ich muss mich entschuldigen. Gelmek, içinde, yaşamak, leer, çevre, wieder leer, yuva, arkadaşlar, iki, kalp, budası. Heißt übersetzt, ankommen, im Leben, das Umfeld, prägt, Heimat, Freunde, 2 Herzen, hier. Ja, das war O-Ton, Şükrü. Şükrü, wie ging es dir da auf dem Podium? Das war sehr interessant, weil wir beide ja vorher uns die Ausstellung nochmal angeguckt haben. Ich hatte ja eine Privatführung, das war ja eine große ja. Ehre für mich. Es war wirklich eine, oder es ist eine sehr schöne Ausstellung, wenn man sich die Schicksale der Menschen visuell mit den Bildern, mit den Koffern und auch mit dem Ton, mit diesen Einspielungen, die ihr gemacht habt, nochmal so zu verdeutlichen. Jeder merkt, dass da Wege hinter sich gebracht worden sind und Schicksale, die... Also wirklich einen großen Respekt, wenn man das sich nur angeguckt hat, was da an Leid erfahren worden ist. Also da habe ich wirklich teilweise Gänsehaut gekriegt und Hochachtung vor diesen Menschen, dass die hier in Huchting angekommen sind. Ja. Ich fand eben auch in dieser Arbeitsphase das so interessant, wenn eine Frau aus Afghanistan dann, die aus Kabul geflohen war und eben sehr, sehr konkrete, schmerzhafte Erinnerungen hatte, sich austauschen konnte mit einer Frau, die damals eben 16-jährig aus dem früheren Sudetenland geflohen ist. Das ist ja auch noch was Bemerkenswertes, dass man das Leid, was einem widerfahren ist, nochmal versucht oder es schafft, nochmal zu erzählen. Mhm. Die einzelnen Situationen, weil es ist ja wie ein Bild, was dann vor einem Auge abgespielt wird, dass man diese einzelnen Situationen, dieses Elendige, dieses Schreckliche nochmal vor Augen kriegt und dann noch die Mut hat zu sagen, ich möchte meine Geschichte erzählen. Nicht nur dir, Claudius, oder nicht nur Vera, sondern allen im Roland Center, die da gerade vorbeigehen und meine Geschichte darstellen. Also sehr bemerkenswert, diese Ausstellung insgesamt. Das waren eben auch natürlich nicht alle Projektbeteiligten, die dann den Mut besessen haben, zu sagen, okay, ich bin damit einverstanden, dass das so eine große Öffentlichkeit bekommt, dass mein Porträtfoto und meine ganzen privaten Äußerungen da so einem großen Publikum vorgeführt wird, sondern das sind eben einige gewesen, die mit ganz viel Mut und Bereitschaft sich darauf eingelassen haben. Was da eben auch noch eine Rolle spielte, dass diese Herkunft, also bei den früheren Schlesierinnen oder Pommerinnen oder Ostpreußinnen, da war das wirklich so, dass die Tatsache, eben aus diesen Gebieten zu kommen, in ihrer Gegenwart in Huchting noch eine Rolle gespielt hat. Du hast mich eben gefragt, wie ich mich da gefühlt habe auf diesem Podium, Claudius. Ich fühlte mich da eigentlich nicht richtig wohl, weil eigentlich ich und meine Geschichte verglichen mit den Geschichten, die da erzählt worden sind, in Anführungsstrichen keine Geschichte ist. Ich, als Gastarbeiter der zweiten Generation, sich da hinzusetzen, ich bin hier geboren worden, ich bin hier angekommen in einem Krankenhaus am Links der Weser oder sonst wo, ist was anderes, als wenn man Wege macht über etliche tausend Kilometer mit nichts und kalt und man hat nichts zu essen und kommt dann in Huchting an. Also es fand es sehr schön, aber ich fühlte mich da nicht richtig zugehörig, eine Geschichte zu erzählen. Möchte ich nochmal so nebenbei erwähnen, darüber hatten wir noch nicht drüber gesprochen, stimmt. Ich wollte es aber nochmal loswerden. Ja. Also die Intention war natürlich da auch so eine, wie ankommen kann sehr, sehr schwer mit viel Last auf den Schultern geschehen. Und es kann auch eine totale Leichtigkeit haben, so wie alle eben möglichen Erdenbürger hier in irgendwelchen Krankenhäusern, in Kreissälen zur Welt kommen und ankommen. So ist es dir auch gegangen. Aber es gibt eine Herkunftskultur und es gibt eine Verbindung zu der Herkunftskultur. Also bei dem Vorläuferprojekt von Ankommen, Einst und Jetzt, da gab es einen einzigen türkischen Koffer. Und da war mir aufgefallen, es gab ein riesiges Porträt von einem sehr ehrwürdigen Mann mit einem Schnäuzer. Der hatte eine hohe Fellmütze auf und darunter stand Mustafa Kemal Atatürk. Und es war eben von einer türkischen Projektteilnehmerin da rein gebaut worden in diese Kofferinstallation, weil sie gesagt hat, also Türkei und meine Herkunftskultur, das war auch eine Teilnehmerin, die hier geboren ist, steht Mustafa Kemal Atatürk ganz klar für die moderne Türkei. Und wir haben so eine kleine Tradition begonnen. Es gibt das kleine Insan-Lexikon. Und da haben Norbert und Vera ein bisschen recherchiert. Und da gibt es ein bisschen was zu sagen zu Mustafa Kemal Atatürk, der anscheinend auch für die Türken hier in Huchting eine große Rolle spielt. Hören wir mal rein. Das kleine Insan-Lexikon. Heute Kemal Atatürk. ...1881 wurde Kemal Atatürk unter dem Namen Mustafa in Saloniki, heute Thessaloniki, Griechenland, als Sohn des Leutnants Ali Riza und dessen Frau Zübeyde Hanim geboren. Nach Militärschule und Besuch der Kriegsakademie in Istanbul trat er 1905 als Hauptmann eine Stelle im Kriegsministerium an. Er war an der Gründung der oppositionellen Geheimorganisation Vaterland und Freiheit beteiligt, engagierte sich für das Komitee für Einheit und Fortschritt. Den herrschenden Sultan der jungtürkischen Revolution zwang Atatürk 1909 zum Rücktritt. Von 1911 bis 1912 nahm er am italienisch-türkischen Krieg und von 1912 bis 1913 am Balkankrieg teil. Anschließend verdiente er sich als Militärattaché in Sofia. Während die Türkei Bundesgenosse der Militärmächte war, galt er bei den Türken als Retter von Istanbul und erhielt den Titel Pascha. Atatürk kämpfte für einen unabhängigen türkischen Staat und leistete Widerstand auf Nationalkongressen. Zum General befördert wurde Atatürk von 1916 bis 1918 Oberbefehlshaber an der Kaukasusfront und in Syrien. In dieser Zeit geschah parallel der Genozid durch das damals herrschende jungtürkische Regime, also der Völkermord an den Armeniern 1915-16, den die türkische Regierung bis heute nicht als Völkermord bewertet. Die offizielle Version geht dahin, dass die Deportationen kriegsbedingte Maßnahmen gegen die Sezessionspolitik der Nichtmuslime gewesen seien. Doch der jungtürkische Ideologe Nazım Bey hatte, durch ein Telegramm nachweisbar, gefordert: Es ist erforderlich, das armenische Volk vollständig auszurotten. Kemal Atatürk hatte mit dem Genozid nichts zu tun, da er noch eine untergeordnete Rolle spielte und die ganzen Monate an der Front gewesen war. Er soll später einmal diese Vorgänge als Schandtat der Vergangenheit bezeichnet haben. 1919 wurde Kemal Atatürk Oberbefehlshaber der Armee gegen die Griechen. Nach dem Einmarsch der griechischen Armee nach Izmir, sie beging ein Massaker an der Bevölkerung, und der italienischen Armee in Anatolien, organisierte Atatürk im Mai 1919 den nationalen Widerstand auf zwei Nationalkongressen. Die nationale Bewegung erklärte im Nationalpakt die Unabhängigkeit und das Selbstbestimmungsrecht aller türkischen Gebiete zu ihrem Ziel. Atatürk gründete im September 1919 als Vorsitzender ein Repräsentativkomitee, eine Gegenregierung. 1920 wurde Atatürk von der Großen Nationalversammlung in Ankara zum Präsidenten und Premierminister ernannt und mit der Wahrnehmung der vollziehenden Gewalt betraut. Atatürk lehnte im selben Jahr den diktierten Friedensvertrag von Safre ab. Er erhielt im griechisch-türkischen Krieg militärische Hilfe durch die Sowjetunion. Nach anfänglichen Rückschlägen gewann Atatürk entscheidende Schlachten gegen die griechischen Truppen. So zog er im September 1922 in Izmir ein. Im selben Jahr setzte er durch, dass das Sultanat abgeschafft wurde. Der Friedensvertrag von Lausanne erkannte die Unabhängigkeit der neuen Türkei an, worauf die Republikanische Partei gegründet wurde. Atatürk proklamierte nun die Republik. Am 29. Oktober 1923 erhob man Atatürk zum Staatspräsidenten des neuen türkischen Staates. In der Folgezeit leitete Mustafa Kemal zahlreiche Reformen ein, die das Land in die Moderne führen und dem Westen öffnen sollte. Um nur einige zu nennen: Das Kalifat wurde abgeschafft, der Fes und die religiöse Kleidung verboten, eine strikte Trennung zwischen Religion und Staat beschlossen, bürgerliche Gesetze eingeführt, das arabische Alphabet abgeschafft, Ehen, die nur in religiöser Form geschlossen wurden, für ungültig erklärt. Der Kemalismus besteht aus 6 Prinzipien: dem Nationalbewusstsein, Erhalt der nationalen Souveränität und der Förderung des Stolzes auf die neue Republik, Laizismus, klare Trennung zwischen Staat und Religion, republikanisches System, Absage an die Sultansherrschaft und Begründung der türkischen Republik, Mobilisierung des Volkes, Motivierung jedes einzelnen Bürgers zum Beitrag für die neue Türkei, Reformierung, Modernisierung, Etatismus, Lenkung des Wirtschaftssystems durch den Staat. Atatürk setzte sich in seiner späten Politik im Inneren wie im Äußeren für den Frieden ein. 1934 erfolgten die Einführung von Familiennamen sowie das Frauenwahlrecht. Die große Nationalversammlung verlieh ihm darauf im selben Jahr den Familiennamen Atatürk, was so viel heißt wie Vater der Türken. Die Reformen des Mustafa Kemal Atatürk wirken in der Türkei bis heute fort. Die politischen Parteien sind seinen Prinzipien verpflichtet. In den Schulen werden seine Errungenschaften gelehrt. Ohne ihn gäbe es weder Land noch Staatsform der Türkei. Kemal Atatürk starb am 10. November 1938 in Istanbul. Das kleine Insan-Lexikon. Ja, Schükrü, was verbindet dich mit dem Namen oder was sagt dir der Name Mustafa Kemal Atatürk? Was ist das für dich? Mustafa Kemal Atatürk ist eigentlich jemand, wenn, das weiß auch jeder Tourist, der in die Türkei fährt, der permanent stets zugegen ist. Als Statue, als Bild, die ganze Türkei besteht aus Mustafa Kemal Atatürk. Das ist aber auch, glaube ich, gewollt, denn wenn man sich die Grundpunkte von ihm nochmal aus dem Einspieler eben anhört, dann merkt man, dass es auch darauf aufgebaut ist. Also Einheit, das Volk zusammenzuführen, wie er das ja auch damals gemacht hat. Ich glaube 1923 hat er die Türkei als Staat ausgesprochen, dass es alles so auf ihn gebaut ist. Und ich verbinde mit ihm einen pro-westlichen Ansatz, die Trennung von Staat und Religion. Eigentlich Sachen, die für uns hier in Deutschland oder in Europa normal sind oder normal sein sollten, was damals zu der Zeit natürlich nicht war. Es gab ein Sultanat und da kam ein Mustafa Kemal Atatürk und hat gesagt, das sind meine Reformen und die setzen wir jetzt durch. Man kann natürlich darüber streiten, wie man sie jetzt durchsetzt. Aber er hat es getan und die Türkei lebt immer noch von diesen Grundwerten, die er damals auferlegt hat. Und ich denke, sie wird es noch eine Zeit tun. Man muss nur gucken, wie lange dieser Mensch Mustafa Kemal Atatürk in den Erinnerungen und in der Geschichte dies dem noch standhalten kann. Mhm. Anscheinend, also ist das wirklich ein Politiker. Du bist auch Politiker. Also ich will dich jetzt nicht mit Mustafa Kemal vergleichen, das ist klar. Das ist so. Aber was mich interessieren würde, jemand mit migrantischem Hintergrund, in Deutschland im Krankenhaus links der Weser geboren. Was treibt jemanden wie dich in die Politik? Ich bin zur Politik durch den Zivildienst gekommen. Meine Chefin war damals in der SPD und Zivildienst war, ich hatte gesagt, nachdem ich eingebürgert worden bin, da komme ich vielleicht später nochmal zurück, wenn wir über den Alchemisten reden, weil das war mein Punkt, wo ich mir gesagt habe, welchen Weg gehst du? Als ich Zivildienstleistender war meine Chefin bei der SPD und als Zivildienstleistender habe ich gelernt, mein soziales Umfeld mal ein bisschen kennenzulernen, mit alten Menschen umzugehen, mit kranken Menschen umzugehen und dann kommt man auch mal darüber, denkt man sich, Mensch, wie kann man denn sein Umfeld noch verändern halt und dann ist man halt durch diesen Zufall in die SPD gekommen. Die SPD ist jetzt nicht, also ich bin nicht nur in der SPD, weil jetzt Frau, die Chefin da jetzt bei SPD war, es war auch so meine Richtung, die sozialdemokratische, dieser Bereich der Partei, war schon meine Zielsetzung, die ich auch gerne umsetzen wollte. Und bin eigentlich in die SPD gegangen, weil ich als Migrant Veränderungen machen wollte. Aha. Ich wollte sagen, ich bin hier in der Gesellschaft, aber ich fühle mich nicht ganz so willkommen in dieser Gesellschaft und möchte gucken, wie ich mich engagieren kann für die Gesellschaft, dass die Gesellschaft aber auch mich akzeptiert und mich ein bisschen in dieser Gesellschaft auch mit aufnimmt. Aha. Ja, also ich denke auch, also das ist ganz oft Motiv für politisches Engagement, wirklich Veränderungen herbeiführen zu wollen und was zum Besseren. Also es fängt aber sehr, sehr, sehr klein an. Ja. Also das ist Veränderungen, die kommen nicht so auf einmal. Man muss manchmal zwei Schritte vormachen und dann wieder einen nach hinten, aber hat dann vielleicht einen kleinen Punkt, den man halt doch durchgesetzt hat. Und das ist dann schon ein Erfolg für einen persönlich. Ja, ja. Jetzt hast du gesagt, du kennst Musiker, Bremer Musiker, ja. Die sehr gute Musiker sind das, möchte ich sagen. Ja, sonst wären sie auch nicht auf Tournee jetzt in den neuen Bundesländern. Ne? Die können uns jetzt nicht hören. Aber die Gruppe heißt Superfoss. Ja. Und von der hat Norbert einen Einspieler vorbereitet. Das ist auch anscheinend ein bisschen deine Musikrichtung. Ja, das ist so meine Musikrichtung. Ich hoffe, es gefällt den Zuhörern. Hören wir mal rein. Das war jetzt Musik von Superfoss. Das sind Freunde von dir. Das ist deine Musik. Ja, das ist meine Musik und ich hoffe, es hat gefallen. Und wer Superfoss mal live sehen möchte, sie spielen im August auf dem Viertelfest dieses Jahr. Also du bist mit deutschen Freundinnen und Freunden groß geworden. Jetzt hast du mal ein bisschen vor ein paar Wochen was erzählt, wie deine Mutter und dein Vater sich hier in Deutschland gefunden haben und was die Intention war, mit der deine Mutter nach Deutschland eingeladen worden ist. Ich glaube von deinem Onkel, stimmt das? Ja, mein Onkel hat meine Mutter damals in jungen Jahren einfach mit hergebracht. Mit der Absicht eigentlich dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht. Weil mein Onkel war Schweißer und ist mit dieser ersten Gruppe der Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und dachte sich einfach, nehme ich mal das kleine Schwesterchen mit und dann kann sie sich um meine Wäsche kümmern und um ein bisschen Essen und solche Sachen. Und so war Mama dann hier. Und mein Vater ist er hat Journalismus studiert in Istanbul und ist dann als erster Journalist, damals war es die Hürriyet, nach Frankfurt gekommen ist, als regionaler Journalist in Bremen nach Deutschland gekommen. Und sie haben sich dann hier über die AWO, die Arbeiterwohlfahrt, kennengelernt. Auf diesen Veranstaltungen der AWO haben sich hier kennen und lieben gelernt, haben hier geheiratet. Mein Onkel fand das am Anfang nicht so gut, weil seine Haushaltsfrau nicht mehr da war, aber da musste er damit leben und ich glaube, er hat es auch gut überstanden. Und so bin dann ich 1972 in Bremen geboren. Und da war das so, also die haben dann von der Hürriyet Korrespondenten genau. Netz irgendwie aufgebaut, genau. Brauchten jemanden, der aus Deutschland berichtet. Der aus Deutschland für die Türkei berichtet. Genau. Oh ja. Ist das so, dass die mittlerweile eine eigene Ausgabe haben, eine eigene Deutschland-Ausgabe? Ja, Hürriyet ist sehr groß und also ich weiß gar nicht, wie die Auflage ist, aber es gibt ja etliche Zeitungen mittlerweile, türkischsprachige, die in Deutschland angesiedelt sind. Ja. Also die auch hier gedruckt sind, die dann nur von Deutschland in der Hauptsache berichten und so ein bisschen aus dem Mutterland noch so einen Hintergrundberichterstattung. Genau. Und es gibt dann auch immer in der Türkei, in der türkischen Ausgabe der Zeitung, immer einen Europapart und da sind dann halt die Artikel von hier für die Türkei dann halt. Oh ja. Wie war das also als dich diese jungen Leute lieben lernten, da musste vermutlich der Onkel auch noch ein Wörtchen mitsprechen, ob das in Ordnung ist? Nee, zum Glück nicht. Also mein Vater kommt aus Istanbul, das war damals schon sehr pro-westlich und meine Mutter kommt vom Schwarzen Meer. Gut, das war vielleicht nicht so, aber ich glaube, die Zusammenführung der beiden Städte, Istanbul und Giresun, war problemlos und das war eigentlich nicht das Problem, so großartig. Vielleicht war mein Onkel auch froh, dass er sie dann los wurde, ich weiß es nicht. Weil der war ja ganz klar von der Familie irgendwie beauftragt, jetzt als großer Bruder auf jeden Fall zuzusehen, dass da nichts Unrechtes geschieht. Es war aber auch seine Lieblingsschwester, das war vielleicht auch so ein Punkt, wo er gesagt hat, Mensch, die Trennung ist vielleicht auch so ein bisschen groß, dann nehme ich sie lieber mit. Also das kann auch. Ich weiß es nicht genau, was da nun wirklich der Grund war, aber ich vermute es mal. Und dann haben deine Eltern sehr schnell hier geheiratet, in Bremen, war das schon in Bremen? Bremen, ja. Oh ja. Sind in Bremen geheiratet und Und wann seid ihr nach Huchting gekommen? Oh, das war, meine Eltern sind 71 sind sie nach Huchting gekommen. Seit 1971 lebe ich in Huchting. Aha. Also 72 bin ich geboren, meine Eltern 71 und seitdem bin ich hier in Huchting. Oh ja. Also gebürtiger Huchtinger, würde ich sagen. Ja. Dann hören wir noch mal, was aus deiner Herkunftskultur, nämlich ein Stück, was du mitgebracht hast auf der türkischsprachigen CD. Die Gruppe heißt, glaube ich, Athena und Kayıp. Ist das richtig? Ja, Kayıp? Genau. Athena und Kayıp. Schön, hören wir mal rein. Ich hoffe, es gefällt. Nerelerden gitsin Ja, Schükrü, du bist unser Gast und bei einem Gast, da fragt man dann auch irgendwie ganz gerne mal, was magst du, was interessiert dich? Und wir hatten dich gefragt, nach Musik die mitzubringen. Da hast du deutsche Musik und türkische Musik mitgebracht. Und dann hatten wir dich gefragt, welches Buch hat dich in der letzten Zeit beeindruckt? Und da war es Der Alchemist. Ja, von Paulo Coelho. Das Witzige war, Vera, die hier auch im Studio sitzt, Norbert und ich hatten den auch gelesen, den Alchemisten. Und der hatte uns auch ziemlich beeindruckt, weil es einfach auch total dazu passt, was wir gerade arbeiten, wo es um Zukunft und um Lebensträume geht. Ist es bei dir auch so angekommen? Ja, das Buch der Alchemist passt eigentlich zu jedem, glaube ich, weil jeder hat irgendwo seinen Scheideweg und fragt sich nach dem Sinn des Lebens, nach der Suche nach Neuem und so weiter. Und der Alchemist gibt da keine Antworten, aber er setzt einem einen Spiegel vor und sagt, suche du selber. Und das war sehr beeindruckend, das Buch. Ja. Das ist ja nicht umsonst auch ein Bestseller geworden. Ja, es gibt ein paar Textteile, die da von Norbert und Vera vorbereitet sind. Hör mal rein. Ich bin der König von Salem, hatte der Alte behauptet. Wieso unterhält sich ein König mit einem einfachen Hirten? Fragte der Jüngling beschämt und verwundert. Dafür gibt es mehrere Gründe, aber der Hauptgrund liegt darin, dass du es geschafft hast, deinem persönlichen Lebensweg zu folgen. Der Jüngling wusste nicht, was ein persönlicher Lebensweg war. Es ist das, was du schon immer gerne machen wolltest. Alle Menschen wissen in ihrer Kindheit, welches ihre innere Bestimmung ist. In diesem Lebensabschnitt ist alles so einfach und sie haben keine Angst, alles zu erträumen und sich zu wünschen, was sie in ihrem Leben gerne machen würden. Indessen, während die Zeit vergeht, versucht uns eine mysteriöse Kraft davon zu überzeugen, dass es unmöglich sei, den persönlichen Lebensweg zu verwirklichen. Was der Alte da sagte, ergab nicht viel Sinn für den jungen Mann. Dennoch wollte er wissen, was der Begriff mysteriöse Kräfte bedeuten sollte. Das sind die Kräfte, die uns schlecht erscheinen, aber in Wirklichkeit helfen sie uns, unseren persönlichen Lebensplan zu erfüllen. Sie entwickeln deinen Geist und deinen Willen, denn es gibt eine große Wahrheit auf diesem Planeten. Wer immer du bist oder was immer du tust, wenn du aus tiefster Seele etwas willst, dann wurde dieser Wunsch geboren. Das ist dann deine Aufgabe auf Erden. Und der Wind wurde stärker. Der Jüngling begann den Wind um seine Freiheit zu beneiden und merkte, dass er genauso frei sein könnte. Nichts hinderte ihn daran, außer er selber. Er blickte wieder über den leeren Marktplatz, aber nun fühlte er nicht mehr die Verzweiflung von vorher. Es war keine fremde Welt, sondern eine neue. Schließlich war es genau das, was er immer gewollt hatte, neue Welten kennenlernen. Selbst wenn er die Pyramiden niemals erreichen würde, so war er doch jetzt schon viel weiter herumgekommen als jeder andere Hirte, den er kannte. Plötzlich erkannte er, dass er die Welt entweder mit den Augen eines armen, beraubten Opfers sehen konnte oder aber als Abenteurer auf der Suche nach seinem Schatz. In der Wüste gab es viele Männer, die sich ihren Unterhalt damit verdienten, in die Weltenseele einzudringen. Sie nannten sich Wahrsager und wurden von Frauen und den Alten gefürchtet. Nur selten suchten die Krieger sie auf, weil es unmöglich ist, in eine Schlacht zu ziehen, wenn man vorher schon weiß, dass man dabei umkommt. Der Kameltreiber aber war kein Krieger und hatte schon einige Wahrsager konsultiert. Viele hatten mit ihren Aussagen recht gehabt, andere nicht. Bis einer von ihnen, der älteste und gefürchtetste, ihn fragte, warum er so an der Zukunft interessiert sei. Um einiges in Angriff zu nehmen und anderes abzuwenden, von dem ich nicht will, dass es eintrifft, antwortete der Kameltreiber. Dann ist es ja nicht mehr deine Zukunft, meinte der Wahrsager. Vielleicht möchte ich auch die Zukunft kennen, um mich darauf vorbereiten zu können. Wenn es gute Dinge sind, dann wird es eine angenehme Überraschung sein, sagte der Wahrsager. Und wenn es unangenehme Dinge sind, dann leidest du schon lange, bevor sie eintreffen. Ich möchte die Zukunft kennen, weil ich ein Mensch bin. Und wir Menschen leben nun einmal im Hinblick auf die Zukunft, sagte der Kameltreiber zum Wahrsager. Ich verdiene mein Geld mit Zukunftdeuten, sagte er. Ich kenne die Wissenschaft und weiß, wie ich es handhaben muss, um in den Raum einzutauchen, wo alles geschrieben steht. Dort kann ich in die Vergangenheit sehen, wiederentdecken, was in Vergessenheit geriet und die Zeichen der Gegenwart deuten. Wenn die Leute mich aufsuchen, dann sehe ich nicht ihre Zukunft, sondern ich erahne sie. Und wie kannst du die Zukunft erahnen? Durch die Zeichen der Gegenwart. In der Gegenwart liegt das Geheimnis. Wenn du der Gegenwart Beachtung schenkst, dann kannst du sie verbessern. Und wenn du sie verbessert hast, dann wird das Nachfolgende auch besser sein. Vergiss also die Zukunft und lebe jeden Tag deines Lebens nach den göttlichen Gesetzen und im Vertrauen darauf. Denn jeder einzelne Tag enthält die Ewigkeit in sich. Ja, dem Lebenstraum folgen. Das scheint dasjenige zu sein, was diesem Jüngling in dem Alchemisten von Paulo Coelho ein ganz wichtiges Anliegen ist. Und er hat sich über die Zukunft mit einem Wahrsager unterhalten. Dein Lebenstraum, Chukru. Bevor ich zu meinem Lebenstraum gehe, möchte ich vielleicht nochmal erläutern, warum das Buch Der Alchemist auch für mich so faszinierend war. Weil du hast ja eben gesagt, Herkunft, Ankunft und Zukunft. Meine Herkunft, die wurde mir mitgegeben. Die habe ich nicht, ich bin nirgendwo losgegangen und bin dann irgendwo hingekommen. Die wurde mir mitgegeben und mit den Jahren wurde gesagt, das ist deine Herkunft. Das ist einfach so. Und ob ich es möchte oder nicht, ob ich es gut finde oder nicht gut finde, es wurde mir mitgegeben. Dann bin ich angekommen. Das heißt, ich wurde in einer neuen, in einer anderen Gesellschaft geboren, musste dann vergleichen. Ich habe dann meine Gesellschaft oder mein Drumherum wahrgenommen und gesehen, dass es eine andere Art von Kultur, eine andere Art von Gesellschaft ist. Ich musste dann an dem Punkt sagen, ich vergleiche die Kultur der Herkunft der meiner Eltern mit der, in der ich mich jetzt befinde. Und dann musste ich sagen, was gefällt mir an der oder was gefällt mir an der nicht? Was kann ich für mich tragen? Was ist für mich nicht der Weg, den ich mitgehen möchte? Und das war der Punkt, wo ich dann auch mich immer wieder reflektiert habe mit dem Buch des Jüngling, der raus in die weite Welt gegangen ist, um halt seine Fragen zu beantworten. Genauso hatte ich dieselben Fragen auch. Und für die Zukunft, um auf deine Frage zurückzukommen, die Zukunft gestaltet jeder selber und macht eigentlich das, was er mitgenommen hat an Erfahrungen, weil das ist, bewirkt auch die Steps für die Zukunft, wo er irgendwann ankommen wird. Genauso wie es der Jüngling gemacht hat. Und ich hoffe, dass ich meine Erfahrungen so verwerten kann, dass ich eine Zukunft habe, die mir auch so gefällt, wie ich sie möchte. Und mal gucken, ich bin noch in der Findungsphase in vielen Bereichen und die Zukunftsgestaltung, da bin ich auch gerade dabei. Ja. Ich denke, also das, was du sagst, das hat besonders auch eine Bedeutung in dem Moment, wo es um Menschen mit einer ganz anderen Herkunft geht als die Masse der Menschen, in denen man sich bewegt. Ja. Also es gibt so einen skandinavischen Philosophen, Kierkegaard, der hat mal gesagt, irgendwie Zukunft braucht Herkunft. Ja. Und die Zukunft ist eindeutig durch die Herkunft bestimmt. Und also diesen Überlegungen, den folgen wir auch und auch durch so ein Buch, wie wo wir jetzt gerade so die Textpassagen draus gehört haben, wie Der Alchemist von Paulo Coelho, geht da in eine ganz interessante Richtung, weil wir versuchen in dem Projekt, wo wir gerade dran sind, Herkunft mit den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen zu betrachten, die Ankunft und die Zukunftsvorstellung, die ich sie sich da sagen, machen. Man kann sich nur Vorstellungen über die Zukunft machen, weil die Zukunft gestaltet sich, glaube ich, von selber. Also Das ist nicht so leicht. Aber sehr interessant auch zu sehen, was die Jugendlichen an Zukunftsvorstellungen haben. Also ich denke, das ist ein Punkt, den man wirklich mit aufnehmen muss. Und auch der sehr interessant ist. Und auch dann zu sehen, welche Zukunftsperspektiven haben Jugendliche mit Migrationshintergrund oder Menschen, die aus verschiedenen Kulturen kommen. Halt. Ja. Also ich finde, ich kann euch wieder nur unterstützen für diese gute Arbeit, die ihr macht. Und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich glaube, im April habt ihr die Ausstellung. Ganz genau. Also da wird dann das Endergebnis ausgestellt. Wir wagen uns mit so einem kleinen Zwischenschritt jetzt am 29. August auf die Weser, auf das Culture-Boot. Das fährt vom Martini-Anleger bis nach Bremerhaven. Und da haben wir die Lounge zur Verfügung und wollen zu jeder vollen Stunde immer drei Generationen in eine Gesprächsrunde zusammenbringen, nämlich immer die Großelterngeneration, die Elterngeneration und die Enkelgeneration, wo dann genau solche Fragen behandelt werden. Also die Großelterngeneration so eher zum Thema Herkunft, dann die Generation, die hier wirklich aktiv angekommen ist, in dem Fall wären das dann deine Eltern, zum Thema Ankunft, und die Enkelgeneration, wenn man jetzt von der Großelternseite her guckt, für die Zukunftsvorstellungen, für die Ideen, die die haben. Und das gucken wir uns in so einer Gesprächsrunde zunächst mal an, auf dem Culture Boot. Das fährt dann bis Bremerhaven, fährt um 19 Uhr los am Martini-Anleger, kehrt dann in Bremerhaven um und ist dann irgendwie gegen 0 Uhr da. Carmen, deine Vorgängerin sozusagen in der SPD, hat schon signalisiert, die jetzige Staatsrätin für Kultur, hat schon signalisiert, eventuell mitzukommen, wenn sie es irgendwie hinkriegt. Und wenn du es irgendwie hinkriegst, bist du natürlich auch als unser Gast herzlich eingeladen. Vielen Dank, ich komme ja immer gerne. Ja, schön. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir uns jetzt anhören. Jetzt haben wir noch mal was Türkisches von dir mitgebrachtes. Ich lasse mich gar nicht erst auf die riskante Sache ein, den Titel auszusprechen. Vielleicht kannst du das machen, den Titel von dem, was jetzt kommt. Das ist Teoman Paramparça. Saatim yok, tam olarak bilemem, biraz canap önceydi, nasıl oluyor? Vakit bir türlü geçmezken, yıllar hayatlar geçiyor. Kayıp bir bavul gibi havaalanında, ya da boş bir yüzme havuzu sonbaharda. Çok bu ayıp, hala mutluluk istemek, neyse zaten hiç halim yok. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstümde, babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler diyor ağzımda, bildiğim tüm hayatlar. Yine de telefona sarıldım, son bir özür için. Tüm sevdiğim kadınlardan aradım. Mesajlar çıktı, kapattım. Telesekretere konuşamayanlardanım. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstümde, babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda, bildiğim tüm hayatlar. Paramparça, paramparça, paramparça, paramparça. Das war nochmal ganz so dein Musikgeschmack, Chukru, ist das? Ja, ich habe auch extra versucht, so ein bisschen verschiedene Richtungen auszusuchen, damit man auch mal so ein bisschen die Vielfältigkeit. Ich finde, es ist sehr schöne Musik, aber Musik ist natürlich immer Geschmackssache. Es würde mich freuen, wenn es so manche Menschen da draußen auch für gut oder für angenehme Musik empfunden haben. Aha. Wir können jetzt heute das allererste Mal, also 2 Stunden, nachdem wir hier fertig sind, also so gegen 14 Uhr, die Sachen auch als Podcast angucken im Netz. Also über die Kulturladen-Seite kommt man da ziemlich gut drauf. Also das ist www.kulturladen-huchting.de. Wir neigen uns tatsächlich dem Ende der Sendung entgegen. Klingt ein bisschen gestelzt, ne? Aber wir machen bald Schluss. Nicht ohne auf jeden Fall auf unseren nächsten Gast hinzuweisen. Das ist Irina Opfer aus Norilsk. Das ist so die nördlichste Großstadt der Welt. Da hat sie einiges zu erzählen. Da gibt's auch einiges schon vorbereitet. Und wir sind ja immer ganz besonders stolz auf unsere Studiogäste, weil die gestalten eigentlich den Vormittag, die geben der Sendung ein Gepräge mit dem, was sie an Musik haben. Da haben wir heute das Glück gehabt, dass du da eine ganze Menge beigetragen hast. Ja, ich bedanke mich auch. Vor allen Dingen bei der Medienwerkstatt, bei Norbert Ellrich, Vera Zimmermann, die hier links sitzt, und natürlich bei dir, Claudius Jöcke. Du hast es auch wirklich, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit euch sein zu dürfen. Und ich wünsche euch und ich drücke euch die Daumen für, das ist ja erst die dritte Sendung, für die nächsten Sendungen. Und ich hoffe, ihr bekommt ganz, ganz, ganz viele Zuhörer. Vielen Dank. Ja, danke, Chukru. Chukru Senkal war heute unser Studiogast, kulturpolitischer Sprecher der SPD und sitzt eben auch in der bremischen Bürgerschaft, ist Huchtinger Abgeordneter und als solcher natürlich der prädestinierte Studiogast für das Inzahn Radio Huchting, weil es geht um Menschen mit Migrationshintergrund in dieser Radiosendung ausschließlich. Es sind immer Menschen, die irgendwie Elternteile haben, die eben was Neues hier reinbringen in den Stadtteil, weil unser Stadtteil ist wirklich gekennzeichnet durch eine unglaubliche Fülle an unterschiedlichsten Kulturen. Aber auch eine Vielfalt, die wiederum schön ist. Ja, ganz genau. Das ist ein schöner Abschluss, ein schönes Schlusswort. Irina Opfer, der Gast aus Norilsk, ist am 21.08. Unser Studiogast. Und wir hören mal bei Irina Opfer rein, wie ihr kleines, kurzes Gedicht zum Thema Heimat auf Russisch klingt. Bei Chukru haben wir es heute in der Sendung auf Türkisch und auf Deutsch gehört. Bei Irina hören wir heute erstmal nur den russischen Teil und dann am 21.08. hören wir die deutsche Übersetzung. Und ein paar Tage darauf ist eben das Kalchabot am 29. Da sind Sie, meine Damen und Herren, herzlich eingeladen, sich Karten zu besorgen, und am Martini Anleger geht's los. Und Irina Opfer wird wohl auch auf dem Kalchabot wieder dabei sein als Gast. Aber jetzt hören wir erstmal ihr Gedicht, bestehend aus 11 Worten, zum Thema Ankommen. Ich bin in Norilsk geboren. Das liegt in Nordsibirien, im Russland. Mein Gedicht über Heimat auf Russisch. Meine Assoziation mit Родина связана со словами. Родина, Москва, Мама, Природа, Церкви, Душа. Березы, красота, широта, поля, гордость, грусть, Хаймат. Ja, das war die Sendung. Es war das Gedicht von Irina Opfer zum Thema Heimat, nicht zum Thema Ankommen. Und wir verabschieden uns. Es ist Norbert Ellrich für die Sendetechnik, der Verantwortliche hier. Vera Zimmermann, Senderedaktion. Chukru Senkal, unser Studiogast. Vielen Dank. Und mein Name ist Claudius Jöcke. Und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten am 21.08. am Donnerstag um 11 Uhr. Radio Weser TV. Anders hören, anders sehen. Folgen die Nachrichten des Deutschlandfunks.